Ghassan liest die Anzeigen und markiert interessante Stellen. Dann notiert er Fragen auf einem Zettel. Firma, Kontakt, Adresse, Arbeitszeiten, Festanstellung. Er trinkt noch einen Schluck Kaffee und holt sein Handy. Tja, dann rufe ich doch gleich mal an. So, wie war gleich die Nummer? Also 089 7455 5341. Ghassan wartet. Eine Dame meldet sich.